Hallo. Bitte schön. Hallo, können wir anfangen? Ja, bitteschön. Bulut ist mein Name. Ich bin die zuständige Ärztin für Sie und ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne, Frau Doktor. Danke. Bevor Sie mir Ihre Beschwerden erzählen, ich möchte einige persönliche Daten erfragen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Michael Ballack. Ballack, K am Ende? CK. CK. Herr Ballack, wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. 45 Jahre alt. Okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,85 Meter und wiege 80 Kilogramm. 10 Kilogramm. Was machen Sie beruflich, Herr Ballack? Ich bin Krankenpfleger. Und sind Sie verheiratet? Nein, ich bin Single. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ja, Herr Ballack, wie kann ich Ihnen helfen? Was führt Sie zu uns? Ja, Frau Doktor, ist folgendes Problem. Ich fühle mich seit ungefähr einer Woche nicht mehr so gut. Also ich fühle mich körperlich schwach und habe noch ein paar andere Beschwerden seit einer Woche wechselhaft, dass ich ein bisschen Temperatur immer habe. Haben Nicht Sie das ganz, gemessen? habe ich auch gemessen, ja. Es war so 37, 37,3. Und mein Appetit ist seit einer Woche nicht gut. Ich habe Übelkeit, also kann nicht gut essen. Habe auch so Gelenkbeschwerden wie bei so einem grippalen Infekt. Hatte zwischendurch auch mal 2 Tage, wo mein Stuhl auch dünn war. Also ich will es nicht durchfallen nennen, aber war dünner Stuhl. Aber der letzte Stuhlgang war wieder normal. Habe ein Druckgefühl hier oben in der Magengegend. Und was das Hauptproblem ist, ich habe seit gestern ist mir aufgefallen, dass meine Augen gelb geworden sind. Okay. Haben Ihre Beschwerden plötzlich begonnen? Nee, seit einer Woche ungefähr, wie ich schon sagte. Aber das mit der Gelbfärbung ist mir erst gestern aufgefallen, gestern Abend. Gestern. Haben Sie ganze Körperschwäche oder nur Arme, Ja, es war Beine? so, fühlte sich so wie Grippe an. Ja. Also ich Okay. fühlte mich grippig, Fühlen ja. Sie sich müde? Ja. Haben Sie keine Übelkeit, oder? Doch, ich habe Übelkeit auch, Ah, ja. Entschuldigung. Sie haben Übelkeit. Haben Sie schon erbrochen? Erbrechen habe ich nicht. Erbrochen habe ich nicht. Ist Ihnen schwindelig auch? Also ich bewege mich nicht viel, insofern kann ich jetzt nicht Okay. sagen, dass. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie Gelenkschmerzen haben. Haben Sie auch Schwellung am Gelenk bemerkt? Nein, nein. Oder sind Ihre Gelenke heißer geworden? Oder? Nee, ist von außen nicht zu erkennen. Es ist so wie bei einer Grippe. Wissen Sie, wenn Sie die Gelenke überall Okay. wehtut. Ja. Haben Sie Farbveränderungen der Haut bemerkt? Ja, wie ich schon sagte, dass die Augen halt gelb geworden sind, die Nee, Haut. ich meine ganze Körper. Ja, also vielleicht, wenn ich jetzt weiß, dass meine Augen gelb sind, dann meine ich, dass die Haut vielleicht auch ein bisschen gelb ist, aber hauptsächlich sind die Augen aufgefallen. Keine andere Läsionen, insbesondere am Bein. Nein. Waren Sie letzte Woche im Wald oder im Ausland? Also ich war vor ungefähr 6 Wochen im Ausland, in Thailand. Waren Sie schon dort im Wald oder? Im Wald? Nee, ich war am Ja, Strand. okay. Haben Sie dort etwas Ungewöhnliches gegessen oder getrunken? Also das, was man halt im Urlaub isst, ich meine, das ist ein anderes Essen. Ich Das, konnte akustisch nichts verstanden. was man im Urlaub halt isst, in einem fremden Land. Ich habe das gegessen, was die dort auch kochen und essen, ja. Ich kann nicht hören. Könnten Sie wiederholen? Im Urlaub habe ich so gegessen, wie die Leute auch dort im Land essen. Also Thai essen. Könnten Thailand. Sie? Ah, okay. traditionelle Essen haben sie gegessen, aber sie wissen nicht, was es enthält, oder? Also ich habe viele Sachen gegessen. Aber. Ja, verstehe. Damals hatten sie keine Beschwerden. Aber. Im Urlaub ging es mir gut. Ja, okay. Mhm. Haben Sie Schmerzen auch oder nur Müdigkeit? Ja, nur so ein Druckgefühl im Magen habe ich wegen. Okay. Also da kommt auch die Übelkeit her, glaube ich. Ja. Diese Druckgefühl nur im Magenbereich oder strahlen irgendwo hinaus? Nee, in der Magengegend hier so oben. Haben ich habe auch schon das gehabt. Vielleicht ist es daher, ich weiß es nicht. Ja. Haben Sie Sodbrennen damit? Sodbrennen habe ich nicht, nein. Können Sie diese Druckgefühl betreffen, wenn Sie sich anders legen? Ist immer gleich. Immer gleich. Hm. Und könnten Sie beschreiben, wie müde fühlen Sie sich? Sie können alltägliche Aufgaben erledigen oder? Das geht schon noch, ja. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht arbeiten. Verstehe. Haben Sie Herzrasen? Nicht gemerkt, nein. Können Sie gut Luft kriegen? Fühlen Sie? Ich habe keine Atembeschwerden, nein. Haben Sie Konzentrationsverlust? Können Sie einfach alles konzentrieren? Ja, seit einer Woche geht es mir halt insgesamt nicht gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt Konzentrationsschwierigkeiten sind, kann ich nicht sagen. Ich konnte ihn dann wieder nicht hören. Seit einer Woche geht es mir nicht gut. Deswegen kann ich mich auch nicht gut konzentrieren, wenn Sie das meinen. Aber wie war es sich früher? Ses mi gelmiyor yoksa? Ses geliyor mu? Sesiniz çok güzel geliyor abi. Ayten Hanım'da bir problem var muhtemelen. Öyle mi? Şimdi duyuyorum. Umarım tekrarlamaz. Bizim hani Wi-Fi ama internetimiz maalesef biraz sıkıntılı. Yanımda oturuyorum ama. Seit einer Woche geht es mir nicht gut. Deswegen habe ich auch seit einer Woche etwa Konzentrationsschwierigkeiten, kann ich sagen. Könnten Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Ja. Also, zum Beispiel können Sie sich selbst ausdrücken, können Sie etwas lesen, verstehen? Ja, das kann ich schon. Ich kann mich jetzt nur nicht so ganz genau konzentrieren, dass ich jetzt was arbeiten könnte. Das meine ich damit. Sonst geht es mir nicht so schlecht. Nein, kann ich nicht sagen. Haben Sie etwas Ungewöhnliches beim Wasserlassen bemerkt? Also der Urin ist mir aufgefallen, dass er jetzt dunkel ist, ja. Dunkler. Ja. Das ist mir heute aufgefallen, ja. Ich habe auch darauf geachtet und es ist mir aufgefallen, dass er dunkel ist, ja. Ja, Sie haben gesagt, dass Ihr Appetit seit einer Woche nicht gut ist. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder so genommen? Höchstens jetzt in der letzten Woche vielleicht, aber nicht viel, 1-2 Kilo maximal. Haben Sie noch andere Beschwerden? Ja, Sie haben schon gesagt, als eine kurze Zusammenfassung. Sie haben seit einer Woche Müdigkeit und wechselhaft ein Fieber, maximal 37,3. Ja. Sie haben ein bisschen Übelkeit, aber Sie haben nicht erbrochen. Zusätzlich haben Sie Gelenkschmerzen und seit gestern sind Ihre Augen gelb geworden. Richtig, ja. Möchten Sie etwas hinzufügen? Zusätzlich haben Sie auch ein Druckgefühl im Magenbereich. Ja. Ansonsten haben Sie keine starken Schmerzen, keine andere Läsionen. Sie haben keinen Herzrasen, kein Dyspne, kein Atemnot. Richtig, ja. Ja. Möchten Sie etwas hinzufügen? Haben Sie noch andere Beschwerden? Nee, das sind die wichtigsten Beschwerden. Haben Sie alles gut aufgeschrieben, ja. Jetzt möchte ich nach Ihrer Vorerkrankung gehen. Leiden Sie an irgendwelchen chronischen Krankheiten? Also wie Zuckerkrankheit? Nee, das kein Zucker, kein Blutdruck. Ich habe halt nur ab und zu diese Gastritis-Beschwerden. Deswegen nehme ich manchmal, wie auch jetzt, diese Pantoprazol-Tabletten ein. Nehmen Sie das regelmäßig ein oder bei Bedarf? In den letzten Tagen habe ich regelmäßig genommen, ja. Ansonsten nicht regelmäßig. Und dann kann ich noch sagen an Vorerkrankungen, ich bin, letztes Jahr hatte ich einen Fahrradunfall gehabt und dann muss ich ins Krankenhaus, weil meine Milz gerissen, also ich hatte eine Milzruptur gehabt. Oh. Und musste dann notoperiert werden, da ist die Milz entfernt worden letztes Jahr. Da war ich auch im Schockraum und so weiter, ja. Mhm. Und was ich auch noch erwähnen kann, also ich hab immer wieder auch Nadelstichverletzungen, also wenn ich arbeite und unvorsichtig bin, habe ich mich auch mit dem Finger gestochen. Das war das letzte Mal vor 4 Monaten, habe ich wieder so eine Nadelstichverletzung gehabt. Nadelstichverletzung, ja. Nadelstich. Mhm. Ja. Könnten Sie das ein bisschen genau beschreiben? Ich konnte das nicht verstehen. Ja, ich habe einem Patienten eine subkutane Injektion gegeben und dann habe ich, als ich dann die Hülle drauf gedrückt habe, in den Finger gestochen. War es ansteckend? Wir haben nicht geguckt, das war ein Patient, der nur 2 Tage im Krankenhaus war, der ist entlassen worden. Ich weiß nicht, ob der irgendwas Ansteckendes hatte. Das war letztes Jahr, oder? Nee, das war vor 4 Monaten. Ah, okay. Hm. 4 Monate. Haben Sie die Ergebnisse von diesem Patient verfolgt und keine? Also nicht, ich habe es nicht verfolgt, nein. Ist mir aber auch schon oft passiert. Wissen Sie, ich arbeite schon seit ungefähr 20 Jahren in der Krankenpflege. Ich habe schon mindestens 20 oder 30 Nadelstichverletzungen gehabt. Ich habe das nicht immer verfolgt. Ja, Sie haben recht. Und als Medikamente nehmen Sie nur Pantoprazol bei Bedarf, aber seit einer Woche regelmäßig? Ja. Und noch nehmen Sie andere Medikamente ein? Keine anderen Medikamente, nein. Sie sind letztes Jahr wegen Unfall operiert. Und ja. gibt es noch eine andere Operation? Nein. Nee. Keine andere Operation. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin geimpft, ja. Sind Sie auch gegen Hepatitis geimpft? Wenn, dann schon lange her, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, Hepatitis B hatte ich eine Impfung gehabt, ja. Mhm. Reagieren Sie auf etwas allergisch? Nein. Haben Sie Unverträglichkeiten? Keine. In Ihrer Familie gibt es chronische Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ja, also meine Mutter hat Diabetes, Bluthochdruck. Mein Vater hat mal Gicht gehabt und hat so Schilddrüsenprobleme, also Hyperthyreose. Das sind so die wichtigsten. Okay. Vater hat Schilddrüsenüberfunktion? Ja, ja. Und Ihre Mutter hat Diabetes und Bluthochdruck, ja. Ja. Herr Balak, lassen Sie uns jetzt über Ihre Lebensgewohnheiten sprechen. Rauchen Sie? Ja, ich rauche, ja. Seit wann und wie viel? Oh, schon so 20 Jahre, bestimmt schon ein halbes Päckchen pro Tag ungefähr. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu, also nicht jeden Tag, aber so 3-4 Mal die Woche vielleicht 1 bis 2 Flaschen Bier. Okay. Haben Sie schon mal Drogen probiert? Ja, aber schon lange her. Wann und wie oft? Oh, ein paar Male oder? Ja, ein paar Mal. Also haben wir Cannabis geraucht, aber ist schon sehr lange her. Ja. Herr Balak, ich habe das vergessen zu fragen. Und schwitzen Sie in der Nacht? Kann ich jetzt nicht sagen, nein. Okay. Und wie sieht Ihr Stuhlgang aus? War bisher normal, bis auf diese 2 Mal. Ja, Sie haben gesagt, dünner, aber ich möchte wirklich die Farbe wissen. Die Farbe war als normal braun. Herr Harpalak, ich denke, ich habe die wichtige Frage gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder etwas fragen? Nee, das war alles, was ich sagen wollte, ja. Jetzt als erste Maßnahme würde ich gerne Sie körperlich untersuchen und danach bei Ihnen Blut abnehmen und ein paar Bildgebendesverfahren durchführen. Okay, wenn die Ergebnisse vorliegen, können wir die weiteren Schritte diskutieren. Meinen Sie, ich muss da bleiben im Krankenhaus? Was denken Sie? Leider jetzt kann ich ganz genau sehr nichts sagen. Wenn die Ergebnisse vorliegen, können wir darüber sprechen. Okay, gut, alles klar. Okay, gibt es noch Fragen von den anderen Teilnehmern? Oder Kommentare? Haben wir alles gefragt? Haben Sie Zittern? Zittern? Hat er nicht, nein. Kopfschmerzen hat er ein bisschen, aber nicht viel. Und ob er immun gegen Hepatitis ist, weiß er nicht. Er ist, glaube ich, mal geimpft worden, als er mit dem Arbeiten angefangen hatte vor 20 Jahren. Wurde es gemeldet, diese Arbeitsunfall? Nadelstich. Wurde nicht gemeldet, nein. Konnten Sie nachher Ihre Hepatitis-Antikörper bestimmen? Habe ich nicht gemacht, nein. Okay. Ja. Noch andere Fragen? Aber bitte. Also bei Patienten aus dem medizinischen Bereich, jetzt wenn es Ärzte sind oder Pfleger, würde ich zum Beispiel sagen, oh, dann sind sie ja vom Fach und kennen sich ja auch gut aus. Dann können wir ein paar Sachen auch im Detail besprechen oder auch einige Fachbegriffe ohne Probleme anwenden. GBB, Gymnosulfate-Levels. Oder wo arbeiten Sie? Oder wie lässt er jetzt? Wo arbeiten Sie? In welchem Krankenhaus? Oder wie das jetzt? Dann wie das Mestek hier können das macht und dann belki bir fayda sağlayabilir hani. Oya uygun olur evet. Teşekkürler abi. Yani başka bir hasta gibi değil de işte hani tıptan şey olduğu için yani ona bir değer verme açısından uygun olur yani. Teşekkür ederiz abi. Ama krankenpflege olma özelliği Almanya'da biliyorsunuz bir şey var. Önemi var. Bilen var mı? Yok abi bilmiyoruz. Yani erkek krankenpflegelerde tabii kayda değil de bir şey ekseriyeten bir sıkıntı oluyor. Bilmiyoruz abi. Krankenschwester iyi tamam da krankenpflegelerde ne durumlar oluyor bazen? Sıkça gözüken yani dikkatli bir soru olabilir yani biraz hosteslerde işte entschuldigen Sie bitte, ich will nicht so nahe treten, aber gestatten Sie mir die Frage über Ihre sexuellen Ausrichtungen, gibi bir şey sorabilirsiniz yani. Homosexuell mi, heterosexuell mi diye sorabilirsiniz. Çünkü bazı hastalıklarda önemli tabii. Mesela HIV veyahut da hepatit gibi şeylerde önemli olabilir. Ama tabii dikkatli şey yapmak lazım. Aslında ben bu soruyu bekliyordum anamnezde sizden. Sie haben gesagt, ich bin single. Ich bin Single, ja, kann aber viel sein, Single. Aber nach Thailand ist er gereist hier, deswegen sollte man fragen, ob es Thailand Geschlechtsverkehr hat. Ja. Also, nee, vielleicht. Wenn Sie gefragt hätten, hätte ich gesagt, darüber möchte ich nicht sprechen, hätte ich gesagt jetzt. Ja. Kann ja auch sein, ich möchte darüber nicht sprechen. Ja. Können wir nur sagen, sind Sie mit Ihrem sexuellen Leben zufrieden oder sind Sie sexuell aktiv? Kann man fragen zum Beispiel, ja. Sollte man gerade bei so infektiösen Krankheiten immer machen, ja. Oder haben Sie wechselnde Geschlechtspartner oder solche Fragen, ja? Häufig wechselnde Geschlechtspartner zum Beispiel, ja. Sollte man fragen, ja. Oder hatten Sie verdächtiges Geschlechtsverkehr? Können wir das fragen? Tam duyamadım ben. O da hatten Sie verdächtiges Geschlechtsverkehr in Thailand zum Beispiel? Verdächtigen? Ja. Oder gefährliches. Wie können wir das ausdrücken? Haben Sie Risikokontakte gehabt oder risikoreiche Geschlechtsverkehr diyebilirim, bilmiyorum şu anda, ben de düşünüyorum da. Belki o şekilde olabilir yani. Evet. Risiko demek daha doğru olur yoksa tam duyamıyoruz şu anda, biraz yankılı geliyor sesiniz. Doğru mu? Arkadaşlar ben duyamadım. Duyan birisi varsa tekrarlayabilirse. Ben de duyamadım. Duyulmuyor. Duyulmadı değil mi? Hı-hı. Yazılı olabilir. Belki çata yazarsınız. Orada okumaya çalışırız. Şimdi nasıl? Şu anda iyi geldi ses. Buyurun. Arkadaşın dediği gibi verdächtigen mi burada doğru yoksa zweifelhaft mı ifade olarak daha doğru olur? İkisi de uygun değil aslında ya. Belki verdächtig olabilir de verdächtig auf sexuell übertragbare Krankheiten olabilir yani. Yoksa verdächtig Almanca çok geniş bir kavram olduğu için yani verdächtig ne yani? Kriminal mi? Ne olarak kastediyorsunuz? Verdächtig oder risikobehaftete Geschlechtskontakte. Bu da tıbbi alanlarda Zweifelhaft kullanılabilir mi? Kullanılmıyor genelde, yok. Ungewöhnliche kullanılabilir mi abi? Ungewöhnlich, sıra dışı, yani biraz direkt sormakta fayda var. Biraz diskriminasyon gibi olmaz mı abi? Onu sıra dışı kabul etmek onlar için normal olduğu için. Evet, o da olur tabii. Yok arkadaş, ungewöhnlich. Ungewöhnlichte diskriminasyon yok yani. Yani sıra dışı derken normalin haricinde olabilir mesela. Adam icabında heteroseksüeldir. Homoseksüel bir ilişkiye girmiş olabilir. O konuda bir sıkıntı olmaz da. Ama bence direkt şeye yönlendirirse soru. Bu infeksiyöze krankheiten konusunda. Evet, onunla alakalı tabii ungeschützt değil. Onu da sormakta fayda var tabii yani. Evet. Olur. Başka eklemek istediğiniz var mı? Herhalde yok. O zaman Oberstforscher'ı mı geçelim biz? Hallo Herr Oberarzt, haben Sie Kurzzeit? Bitte schön. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Michael Balak ist ein 45-jähriger Patient, der 80 Kilogramm schwer und 185 Zentimeter groß ist. Er hat sich bei uns wegen einer Woche bestehende Abgeschlagenheit fertig. Abgeschlagenheit mit subfebril Fieber. Temperatur. Mit subfebril Temperatur. Nausea. Ohne Vomitus vorgestellt hat. Mhm. Der Patient klagt über Arthralgie. Ikterus und Schwindel, Vertigo. Zusätzlich teilte er mit, dass er dünner Stuhl habe mit Normalfarbe. Seit gestern habe er zusätzlich Ikterus im Auge bemerkt. Wie nennt man das im Fachbegriff? Ikterus, oder? Im Auge. Als Scleral Ikterus. Scleren Ikterus, ja. Ja, Scleren Ikterus habe er bemerkt. Ja. Seit einer Woche habe ich Arthralgie und Appetit in Appetenz auch. Mhm. die Frage nach Color, Dolor und Schwellung am Gelenk wurden verneint. Er habe auch Druckgefühl im Epigastrium, ohne Sodbrennen. An Vorerkrankungen leidet er Gastritis, dagegen nehme er Pantoprazol, aber nur bei Bedarf. Nur seit einer Woche nehme er das regelmäßig. Letztes Jahr sei er wegen einem Unfall operiert worden und Splenektomie sei durchgeführt worden. Er gibt an, dass er vor 4 Monaten einen Nadelstichunfall gehabt habe und er habe die Parameter von dieser Patientin nicht gefolgt. Er sei gegen Corona vollständig geimpft, aber er könne sich daran nicht erinnern, ob er Hepatitis-B-Impfung gehabt habe oder nicht. Er habe keine Allergien oder Unverträglichkeiten. In der Familiengeschichte leider seine Mutter an Diabetes und Bluthochdruck und leider sein Vater an Hyperthrose. Er sei Raucher und insgesamt habe er 10 Packungen ja geraucht. Er trinke Alkohol, ab und zu nur 3-4 Mal pro Woche 1 oder 2 Flaschen Bier. Vor 8 Monaten sei er in Thailand gewesen, aber damals hätte er keine Beschwerden gehabt. Er sei Krankenpfleger von Beruf, habe keine Kinder und er lebe allein und er sei Single. Ja, ich glaube, ich habe alle Informationen weitergeleitet. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, laut anamnestischen Angaben und Risikofaktoren habe ich den Verdacht auf Hepatitis als Differentialdiagnose sollte ein Hämolysis ausgeschlossen werden und zusätzlich ja eine HIV-Infektion auch ausgeschlossen werden. Gut, okay. Als erste Maßnahme würde ich diese Patienten körperlich untersuchen. Und ja, als Laborparameter sollten Blutbild, Bilirubin, Albumin, Leberparameter, Nierenparameter bestimmt werden. Okay. Ja, ich habe das auch vergessen. Er habe auch Konzentrationsmangel und leichte Kopfschmerzen. Okay. Gut. Bei den Laborwerten schauen Sie auch nach was, wenn Sie schon Blut abnehmen? Wonach schauen Sie? Sie haben gesagt Leberwerte, Nierenwerte. Ja, und Antikörper gegen Hepatitis, IgM und IgG. Okay. Was für eine Hepatitis vermuten Sie denn bei dem Patienten? Ja, Sie haben einen risikoreichen Unfall. Nadelstrich, Er hat und nach meines Wissens kann diese Inkubationperiode ein bisschen länger sein, insbesondere mit Hepatitis C, ich glaube. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ja. Zusätzlich, ja, er hat Ikterus. Okay. Und er habe auch eine allgemeine Körper, kann man sagen, einen reduzierten Allgemeinzustand, Müdigkeit, generalisierte Schmerzen. Mhm. Ich denke, diese können auch als Hinweis sein. Auf was? Diese kann auch ein Hinweis sein. Worauf? Hinweis worauf? Ja, Hepatitis. Aber da gibt es ja verschiedene Formen von Hepatitis, gell? Also wir gehen jetzt von einer infektiösen Hepatitis aus, also virale Hepatitis, gell? Das ist unser Verdacht. Und da haben Sie schon gedacht, es kann Hepatitis B oder C sein. Warum? Welche anamnestischen Angaben deuten auf B oder könnten auf B oder C deuten? Wie wird denn die übertragen? Ja, sie manchmal mit Nadelstichunfall nach meines Wissens und wie mit Kontakt in Thailand kann er eine risikoreiche Kontakt haben und das kann ein Hinweis für Hepatitis B sein und dieser Nadelstich kann ein Hinweis für Hepatitis C sein. Mhm. B oder C, genau, ja, okay. Und Sie haben gesagt, der Patient hatte eine Splenektomie gehabt, ja? Ja. Da haben Sie ihn gefragt, ob er bei der Operation Blutprodukte bekommen hat? Nee, ich habe das nicht gefragt. Ist das wahrscheinlich bei einer Splenektomie? Ja, sehr wahrscheinlich, weil dieser Operation oder wenn ein Patient diese Operation braucht, dann das bedeutet, dieser Patient hat sehr viel Blut verloren. Ja. Also könnte das auch ein Hinweis auf eine Hepatitis durch die Blutprodukte übertragen worden. Es ist zwar ein Jahr her, aber es gibt ja auch... Ja, ich habe gedacht, das war so früh, aber ja, das ganz später. Okay, was kann es aber noch sein? Also kann es auch Hepatitis A sein bei den Patienten? Ich denke nicht, weil sie war sehr... Ja, die Inkubationsperiode von Hepatitis A ist kürzer und manche... Menschen erleben diese Krankheit schon in Kindheit. Mhm, deshalb, das ist unwahrscheinlich, aber... Wie ist die Inkubationszeit bei Hepatitis A? Leider kann ich mir nicht ganz genau daran erinnern, aber ich erinnere, das ist weniger als B und C, aber... Auf jeden Fall, das stimmt, ja, haben Sie recht. Ja, aber die kann auch manchmal bis zu 2 Monaten dauern. Ich habe sogar Fälle, wo es sogar noch länger ist. Also es ist immer nur eine Orientierung. Also es kann auch Hepatitis A sein, ja. Vor allen Dingen, wenn er in Thailand irgendwas, Sie haben ja auch gefragt, was er gegessen hat zum Beispiel, ja. Er hat lokale Essen gegessen und das ist manchmal mit der Hygiene nicht so unproblematisch. Deswegen kann auch Hepatitis A sein, ja, durchaus. Kann sein. Würde ich nicht ausschließen, ja. Was ist bei Hepatitis A das Problem, wenn Sie den Patienten ins Krankenhaus aufnehmen? Ja, Isolation ist richtig. Wichtig. Dieser Patient sollte isoliert werden. Richtig, genau. Ja. Müssen Sie Hepatitis B-Patienten auch isolieren? Nicht ganz genau isolieren, aber alle Mitarbeiter sollten darüber informiert werden. Mhm, ja. Aber Sie müssen nicht isolieren, ja? Ja. Hepatitis B und C-Patienten werden nicht isoliert, aber Hepatitis A muss isoliert werden. Ist wichtig, ja? Deswegen, solange Sie nicht wissen, was er hat, würde ich isolieren. Bis sie den Ergebnis von den Antikörpertests haben. Es kann manchmal 2 Tage dauern, ja. Ne, wenn sie weggeschickt müssen. Ja, okay, gut. Sehr gut, okay. Dann gucken wir noch, was wir im Chat gesehen haben. Also, genau, Sie haben mit Laborwert gesagt, Bilirubin, Leberwerte, AST, Altgerinnungsparameter, ja, das alles haben Sie gefragt und gesagt schon, ja. Mhm, okay, gut. Was ist das? Ist das was Schlimmes, Hepatitis? Oder ist das Sache, die harmlos ist? Ja, es gibt eine Größe oder Spektrum, ein langes Spektrum, oder wie kann man das sagen? Es ist unterschiedlich, aber manchmal Hepatitis A ist nicht so gefährlich und manche Menschen kann sogar das mit leichten Symptomen oder asymptomatisch diese Krankheit erleben. Mhm. Aber B und C kann chronisch bleiben, deshalb es gibt andere Nebenwirkungen oder Langzeit Komplikationen damit. Mhm. Es gibt erhöhtes Risiko für Hepatocellularkarzinom auch und Zirrhose, Leberzirrhosis. Richtig, ja, sehr gut, ja, okay. Und ganz selten gibt es mal jetzt nicht diesen chronischen Problem, sondern das akute Problem. Was ist das akute Problem bei Hepatitis? Allgemein A, B und C. Mhm. Kann es Leberinsuffizienz sein? Wie nennt man das dann, wenn es akut schlechter wird? Fulminant Hepatit heißt das. Richtig, ja. Genau, ja, richtig. Ja. Die ist bei A gering. Bei B und C ein bisschen häufiger, ja? Und bei E ist sie am häufigsten. Mhm. Und okay. Wenn B und D oder es gab eine auch, ja, Superinfektion für Hepatitis und ich glaube, das war die gefährlichste, oder? Also die Koinfektion B und D ist häufig, genau. Ja. Mhm, genau, ja. Es gibt bei Schwangeren, wenn die Hepatitis E haben, eine hohe Frequenz von fulminanter Hepatitis, Leberversagen bei Schwangeren. Ja. Okay, gut. Gibt es Kommentare, Fragen? Ich kann mir extern, warte mal.